Danke. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özyvalı. Ich bin auf dieser Station als Assistent Arzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Ja, klar. Alles in Ordnung für Sie? Das ist natürlich, ja klar. Hauptsache jemand Ja. guckt nach mir. Ja, als erstes brauche ich ein paar persönliche Daten, dann können wir weiterführen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, lassen Sie mich bitte es wissen. Ja, Okay. natürlich, klar. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Antje Niehoff. Anche Nihoff. Ja, Frau Niehoff, bitte könnten Sie mir bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Das mache ich. Vorname Antje Antje. J-E. Und In. Niehoff, NIEHOFF. H-O-Doppel-F. Antje Niehoff. Vielen Dank, Frau Niehoff. Und wie alt sind Sie, Frau Ich Niehoff? bin 38 Jahre. 38. Wann genau? Wann sind Sie geboren? Ich bin am 1.8.87 geboren. 87. Vielen Dank. Und wie groß sind Sie, Frau Ich Niehoff? bin 1,67. 67. Wie viel wiegen Sie, Frau Nichol? Ja, ich wiege so 63 Kilo. 63 Kilo. Okay. Frau Nichol, was wünscht Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit Tagen so heftige Kopfschmerzen und Nackenschmerzen, dass ich also, es tut so weh, ich kann kaum noch schlafen und ich kann mich auch ganz schlecht bewegen. Es wird immer schlimmer und also das brennt hinten im Nacken und der Kopf tut mir so weh. Ich habe schon Tabletten genommen. Und das hat aber auch nicht geholfen. Und ich fühle mich halt auch so, ich bin ganz steif, ich kann mich überhaupt gar nicht bewegen. Und der Kopf tut wirklich seit Tagen jetzt weh. Okay. Sie haben schon gesagt, seit ein paar Tagen. Wann haben Sie diese Schmerzen Ja, begonnen? es hat angefangen, jetzt muss ich über, ja, vor 4 Tagen hat es angefangen. Vor 4 Tagen. Und jetzt ist es eigentlich auch, also es wird immer schlimmer und jetzt strahlt das hier so in den Arm sogar rein. Ja, also der Arm tut mir auch ein bisschen weh. Welche Seite? Der linke Arm. Linke Arm. Okay. Strahlende Schmerzen, den Nacken und linken Arm. Wenn ich richtig verstanden habe. Okay. Und ich kenne das überhaupt gar nicht. Also das ist wirklich sehr unangenehm, ja. Okay. Frau Niehoff, wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Ziehend, drückend, stechend? Also es brennt und es bohrt. Also im Kopf bohrt es, ja. Und die Schmerzen sind auch so, also ich habe jetzt die letzten Tage, ist mir auch richtig ein bisschen schlecht Ja. und ja, mir ist auch so ein bisschen der Appetit vergangen, muss ich sagen. Ja. Ich fühle mich richtig krank dadurch. Ja, seit 4 oder 3 oder 4 Tagen. Seit vier Ja, vier Tagen. Tagen. Sie haben keinen Appetit mehr. Ja, genau. Okay, haben Sie noch Nackensteifigkeit oder Muskelverspannung? Bitte was? Muskelverspannung oder Ja, Nacken? vielleicht. Vielleicht, also ich kann das fast nicht bewegen, den Kopf, ne? Ich muss immer so, wenn ich mich umdrehen will, muss ich immer so alles mitdrehen, ja. Ja, okay, ich verstehe, Frau Niehoff, ich habe das notiert und ich würde gerne wissen, wie stark sind die Schmerzen, wie beschreiben Sie, wobei nur kein Schmerzen, sehr, sehr starke Schmerzen entspricht, was würden Sie mir die Schmerzen beschreiben? Also welchen Wert? Oh. Ja, also über die Hälfte auf alle Fälle, vielleicht so bei 7. Sieben. Sieben. Okay. Frau Niehoff, Sie haben sehr, sehr starke Schmerzen. Ja. Möchten Sie noch einen Schmerzmittel? Können wir Na, ich habe ja schon Ibuprofen genommen. Das hat Ibuprofen. ein klein bisschen geholfen, aber richtig doll viel besser ist es nicht geworden, ja? Ja, teilweise geholfen. Wie viel Milligramm Und haben Sie? was ganz angenehm war, also zu Hause habe ich dann mal so, weil ich versucht habe, im Bett mich hinzulegen, da habe ich mir dann so eine Wärmekompresse dahin gemacht. Dann ging es auch ein klein wenig besser. Aber ja, das ist jetzt eben, weil es schon so lange ist, ist es wirklich ein bisschen belastend, ja. Okay, ich verstehe. Beim Belastung oder beim Bewegung die Schmerzen verstärkt. Ja, Aber ich kann mich gar nicht bewegen, ja. Ja, und was ganz schwer ist, wenn ich im Bett liege, die richtige Position zu finden. Deswegen schlafe ich auch so schlecht. Okay, ich verstehe. Ich habe das notiert. Frau Niehoff, gibt es eine bestimmte Auflösung für diese Schmerzen? Ich könnte nicht sagen, also ich, was weiß ich, also ich kann das nicht sagen, was, wann das, also was das ausgelöst hat, wüsste ich jetzt nicht. Zum Beispiel, früher haben Sie etwas Schwieriges hochgehoben oder? Nein, eigentlich Oder nicht. ja, starke Sport treiben. Nee, also so viel Sport mache ich jetzt nicht. Okay. Wie viel Mal haben Sie Ibuprofen eingenommen? Dreimal. Dreimal. Okay, Ibuprofen. Und Frau Niehoff, haben Sie Kribbeln, Taubheitgefühl oder gibt es ähnliche Beschwerden seit 4 Tagen oder heute Morgen? Nee, also sie mal, ja, wo soll es kribbeln? Ich habe Kopf, wahnsinnige Kopfschmerzen und diese Nackenschmerzen, aber da kribbelt nichts. Okay, ich verstehe. Frau Niehoff, früher haben Sie ähnliche Beschwerden? Nein, ich habe das noch nie gehabt, deswegen bin ich ja so, Erstmal vor 4 Tagen. ja, da hat es angefangen. Okay, ich verstehe. Und Frau Niehoff, haben Sie Fieber? Ich fühle mich jetzt nicht fiebrig, aber ich habe ehrlich gesagt nicht gemessen. Aber ich Ja. glaube, nee, ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Okay, aber fühlen Sie sich ein bisschen fiebrig? Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Nee, ich würde Okay. sagen, gar nicht. Nee. Okay, entschuldigen Sie. Ich habe falsch verstanden. Und deswegen haben Sie keine Stellfrost, Nachtschweiß oder? Nein, also schlecht schlafen kann ich nur, weil ich nicht Ja. weiß, wie ich liegen soll. Und wenn ich versuche, mich umzudrehen, ja, dann muss ich vorher richtig überlegen, wie stelle ich das jetzt an, ja? Oder auch wenn ich morgens aufstehen will, wie komme ich jetzt aus dem Bett raus? Ja, das ist ganz schwer. Okay, ich verstehe. Frau Niehoff, sehr, sehr wichtige Frage für Sie. Haben Sie Atemnot oder Herzrasen, Herzklopfen? Nein, nee, sowas habe ich Nein, nicht. gar Nein. nicht. Okay. Übelkeit, Ja, also Erbrechen. übel ist mir schon so ein bisschen, muss ich schon sagen. Aber vielleicht auch, weil ich einfach nicht gut esse, weil es mir nicht schmeckt und ja, das, ja, also mir, ich fühle mich nicht gut. Ja, Sie haben schon gesagt, kein Appetit mehr. Und dann, ja, okay, ich habe das notiert. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Gar nicht, okay. Super. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, normalerweise gar nicht. Nein, und Nein, jetzt gar auch nicht. nicht. Okay, alles gut. Haben Sie Husten oder? Nee, zum Glück nicht. Ich glaube, wenn ich husten müsste, würde mir das wehtun, ja. Okay. Frau Niehoff, Ihre Periode ist regelmäßig? Ja, die ist zwangsläufig regelmäßig, weil ich eine Pille nehme. Pille, Sie haben. Seit wann haben Sie Pille eingenommen? Seit wann? Ja, regelmäßig. Ja, klar, die muss man ja regelmäßig nehmen, sonst hilft sie nicht. Das ist ganz Ja, im Gegenteil. Nein, okay. aber die nehme ich schon, also jetzt jahrelang. Okay. Das ist gut. Und dann Frau Nihoff, leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankung, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder sowas? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich bin 38 Jahre alt. Also ich hoffe, ich bleibe auch noch eine Weile gesund, ja. Ja, super, super, super schön. Was sei denn? Frau Nihoff, wurden Sie schon mal operiert? Ja, tatsächlich hatte ich mal einen Unfall und da ist der, der hatte ich einen komplizierten Bruch im linken Unterarm. Und das ist damals mit einer Platte versorgt worden und dann also das war natürlich die OP und dann ist das Metall auch irgendwann wieder rausgekommen. Ja. Warum wurde es bei Der ihr Unfall, das war vor 12 Jahren. 12 Jahren? Sie haben schon gesagt, mit Platte. Ja, genau. Die Platte sind schon da, oder? Nee, die ist nachher entfernt worden. Nachher entfernt. Okay, gibt es noch? Nee, sonst bin ich Hm. noch nie operiert. Okay, super. Frau Niehoff, haben Sie schon gesagt, nehmen Sie bei Bedarf Ibuprofen? Gibt es noch andere Medikamente? Nee, sonst, Pille also wie gesagt, nur die Pille, aber sonst und nehme ich nichts. Pille und Pille Ja, regelmäßig und natürlich. Ibuprofen bei Bedarf. Ja, natürlich, also ja, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, also ein bisschen Kopfschmerzen kennt man ja oder ja, wenn man viel gearbeitet hat oder ein bisschen zu lange in der Sonne war oder so und es ein bisschen anstrengender Tag war, dann habe ich schon mal leichte Kopfschmerzen, aber nicht sowas wie jetzt, ne? Okay, verstehe. Ibuprofen 400. Nee, 600er habe ich da immer. 600. Okay, 600. Das ist gut. Und dann Frau Niehoff, rauchen Sie, oder? Ich rauche ganz, ganz wenig. Also eigentlich bin ich nur so ein Gelegenheitsraucher, ja. Also ein Genau. Päckchen in der Woche rauche ich ungefähr. Ein Päckchen in einer Woche. Ja. Okay. Also ich rauche eigentlich immer nur in den Pausen, wenn die Kollegen rausgehen, dann rauche ich aus Gesellschaft eine mit oder so, aber ich brauche jetzt nicht ständig eine Zigarette, ne. Ja, können Sie es versuchen mit dem Rauchen komplett aufzuhören? Ja. Ja, wäre vielleicht ein Versuch wert, ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Frage mich auf. Ja, also ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Ja, so nicht regelmäßig, also nicht jeden Tag oder so, aber was weiß ich, am Wochenende oder auch mal, ja, wenn es ein besonders gutes Essen gibt, wenn man essen geht oder wenn man eingeladen ist, dann trinke ich schon gerne mal ein Glas Wein, ja. Ein Glas Wein. Okay. Frau Niehoff, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist ganz, ganz Routinefrage. Haben Sie schon einmal Drogen probiert? Nee, also das habe ich tatsächlich noch nie. Okay. Frau Niehoff, leben Ihre Eltern noch? Die leben beide noch, ja. Super. Auszuhören. Ihr Vater ist gesund. Naja, also gesund kann man auch nicht sagen. Der hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt, aber der ist mit einem Stent versorgt worden und seitdem geht es dem ganz gut. Das ist aber jetzt in unter Kontrolle. Ja, das wird natürlich Okay. ständig kommen. Der muss irgendwelche Medikamente, so Blutverdünner nehmen, damit der Stent da weiter durchblutet bleibt und so. Aber also jetzt geht es dem eigentlich erstaunlich gut, ja. Okay, sehr, sehr gut. Und Ihre Mutter? Ja, die ist eigentlich auch noch recht rüstig und fit. Die hatte allerdings einmal eine Knieoperation, weil sie Knie. also so Gelenkverschleiß hat, ja. Wie alt sie? Oh, wie alt ist sie? Sie ist 72. 72. Okay. Frauenhof, haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich. Eine Schwester. Ist sie gesund? Ja. Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Und Frau Niehoff, sind Sie verheiratet? Nee, ich bin nicht verheiratet. Ledig. Und haben Sie Kinder? Auch keine Kinder, nein. Meine Kinder. Was machen Sie von beruflich? Beruflich. Ja. Ich bin Büroangestellte. Ich arbeite hier im Rathaus. Rathaus, Büro angestellt. Okay. Frau Nioff, wie viele Stunden arbeiten Sie täglich? Ja, also 7,5 Stunden am Tag, ja. Und halt sehr viel Computerarbeit, ne? Ja, immer am Computer arbeiten Sie. Und Ranjov, haben Sie noch Sehstörung? Nee, nee, gucken kann Sehstörung ich nach wie vor oder gut, ja. Naja. Hörstörung? Keine. Haben Sie noch aktuell keine Kribbel, Taubheitgefühl? Kein, nee, kein Taubheitsgefühl. Ich wüsste nicht wo. Nein, hier ist nichts taub, ja. Haben Sie nur Nacken- und Ja, Kopfschmerzen? diese Nacken und ja, und das zieht halt auch bis in den Ja. Arm. Also ich kann mich eigentlich ganz schlecht bewegen nur. Okay, ich verstehe. Und die Schmerzen strahlen linken Arm aus. Ja. Und der Kopf, wissen Sie, deswegen war ich jetzt heute nicht bei der Arbeit, weil man mit so einem Kopf wirklich so nicht am Computer arbeiten kann. Es geht einfach nicht. Ich habe Ja. solche Wahnsinnskopfschmerzen, ne? Ja, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Frau Niehoff, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Und haben Sie noch Fragen an mich, oder? Ja, woher kann das denn kommen und was machen Sie denn jetzt? Ja, Frau Niehoff, ich habe den Verdacht auf eine Halswirbelsäule Muskelverspannung. Was kann man dagegen tun? Sie haben ein Büro eingestellt und Sie arbeiten immer am Computer. Ja, natürlich, ja. Täglich 7 und machen Sie regelmäßig Pause oder? Bei der Naja, Arbeit? also Mittagspause machen wir natürlich und zwischendurch trinken wir einen Kaffee und ja, dann eben diese Rauchpause, ne, wenn wir mal rausgehen zwischendurch, ne? Okay, ich verstehe. Okay. Meine Verdacht auf Halswirbelsäule Muskelverspannung, aber natürlich, das bleibt nur eine Vermutung und ich werde Ihnen zuerst körperliche Untersuchung, dann ein wenig Blut abnehmen und einen Röntgen zwei Ebene. durchführen. Ein Röntgen. Ja, Röntgen. Welche Röntgen. Ebenen werden geröntgt? Was wird geröntgt? Zwei Ebenen, eine vorne und seitige. Ja, und was wird geröntgt? Was Wie, wird geröntgt? ja, Röntgen ist ein Nein, Chemie. was? Nicht. Welcher Körperteil wird geröntgt? Ja, Halswirbelsäule Ach, und die Halswirbelsäule. Kann man das nur so gezielt, dass man ja, nur das kleine Stück? zwei Ebenen, Hals und zwei Ebenen, vorne Von und der Seite und von vorne. Jetzt habe ich es Seite. verstanden, ja. Und noch eine, gegeben uns einen Röntgen-Thorax. Und also die ganze Brust wird auch geröntgt. Ja. Okay. Na gut, okay, gut. Und ein wenig Blut abnehmen, dann ein EKG und dann einen orthopädischen Konsil anfordern. Okay. Ja. Sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich Ihre Situation mit meinem Oberarzt. Ja, und dann komme ich sofort zurück zu Ihnen und dann erzähle Ihnen Schritt für Schritt, Was wie man machen es kann. geht hier. Ja, das ist gut. Das klingt doch gut, ja. Okay, danke schön. Gerne, Frau Nehofer, sollen Sie ein bisschen hier bleiben und dann ich komme zu Sehr Ihnen gut. wieder Okay. zurück. Ja, danke schön. Vielen Dank. Möchte jemand noch zusätzliche Fragen stellen? Darf ich? Ja, natürlich. Haben Sie schon einmal Kopfbereich verletzt? Kopfbereich. Haben Sie irgendwelche Ob ich schon Verletzungen? mal. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Natürlich habe ich mir meine Beule geholt oder so, ja, am Kopf. Aber das ist schon lange her. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwo verletzt. Dankeschön. Frau Ja. Nioff, hatten Sie Ihre Blutdruck noch schon mal gemessen? Ja, das wird, wenn ich zum Hausarzt gehe, zum Check-up, dann wird der Blutdruck mal gemessen. Aber Ist alles also normal? ich, so viel ich weiß, ist der immer so normal. Okay. Gott sei Dank. Haben Sie Sehstörung? Nee, so gucken kann ich gut. Ja, also hat er aber auch gefragt gerade. Ja, okay. Na, schon Gut. gut. Danke. Jo, gerne. Hat jemand noch Fragen? Mann, ja, alles gut. Ja, das. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, wenn Sie Zeit haben. Ich möchte Ihnen vorstellen. Ja, natürlich. Wen haben Sie gesehen? Okay. Es geht um Antje Niehoff, 38-jähriger Patientin, geboren am 1.8.1967, 1,87 Hallo, hallo? 1967 nicht. Wenn sie Meter. 38 Jahre ist, 87, ne? Fünfundachtzig, ja. Ah, ich weiß, wo Sie die 67 her haben. Okay. Und 1,67 Meter Da groß. kommt sie, die 67. Ja. Entschuldigen Sie, ja. Und 63 Kilo. Also eine schlanke Patientin. Frau Nichhoff stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen bestehende, langsam aufgetretene, brennende Kopf, Nackenschmerzen und Kopfschmerzen vor. Die Schmerzen vor 3 Tagen langsam aufgetreten und die Schmerzen strahlen Nacken, Hals und linken Arm aus. Und Schmerzintensität liegt 7 von 10 auf einer Bei 7 von 10, ja. auf eine Schmerzskala. Und seit 3 Tagen klagt über eine wegen der Schmerzen eine Schlafstörung und nach der Einnahme von Ibuprofen eine Übelkeit. Also die Übelkeit kommt von den Schmerztabletten. Ja, Okay. ich habe das so notiert. Und ansonsten die vegetative Anamnese ist unauffällig. Kein Fieber, kein Herzklopfen, kein Herzrasen oder Schwindel. Die Fragen nach wurde verneint und als Vorerkrankungen, sie hatte keine Sie Vorerkrankungen. hat keine Vorerkrankung, okay, gesunde Patientin, ja. Und bei der Voroperation Anamnese bei ihr wurde mit 18, 12. Lebensjahr wegen einem linken Unterarmbruch eine Operation durchgeführt Ja, mit machen Sie Platte. einmal, tun Sie mir den Gefallen, nehmen Sie mal Fachbegriff. Nachher, ein paar nachher, die Platten entfernt, wurde Also ein. es gab eine Plattenosteosynthese bei einer Unterarmfraktur. Ja? So, Linken gut. Unterarm aus der Synthese durchgeführt, mit Platte, und nachher, wurde entfernt. Ja, okay. Sie nimmt bei Bedarf Ibuprofen 600 Tablet und regelmäßig Pille ein. Bei der Noxen-Anamnese Nikotinkonsum wurde eine Packung pro Woche bejaht. Und Alkoholkonsum 1 oder 2 Gläser Wein am Wochenende wurde bejaht. Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab Herzinfarkt bei dem Vater vor 2 Jahren. Mutter hat eine Knieoperation mit 72. Lebensjahr. Und sie ist Büroangestellt beim Rathaus, arbeitet am Computer täglich mindestens 7 oder 8 Stunden. Sie ist ledig, kein Kind. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Halswirbelsäule, Muskelverspannung Ja, was könnte es differenzialdiagnostisch Ja. sein? Differentialdiagnostisch kommen Halswirbelsäule-Bandscheibe-Vorfall Jawohl. und Akut-Koronarsyndrom in Betracht. Ja, haben Sie noch mehr Differentialdiagnosen? Könnte noch mehr sein. Noch mehr sagen. Denken Sie mal Worst Case. Chronische Kopfschmerzen noch eine Differentialdiagnose, Migräne. Zum Beispiel, ja. Migräne. Und dann Heftige Kopfschmerzen, Nacken nicht beweglich. zum Beispiel Meningitis, oder? Ja, das wäre ein schlechter Fall, ja. Also Ja. dafür geht es ihr aber eigentlich zu gut, würde ich auch sagen, ne? Ja. Aber als Differentialdiagnose sollten wir das auf alle Fälle mit auf dem Zettel haben, ne? Gut, was machen Sie jetzt mit der Patientin? Ich werde als erstes eine körperliche Untersuchung Ja, durchführen. worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Neurologische Untersuchung Ja, was im Einzelnen? und am besonders Bewegung, Kapazität, Bewertung und Reflexuntersuchung. Ja. Und, Welche Reflexe zum Beispiel? zum Beispiel Nackensteifigkeit Okay. und Muskelverspannung. Ja, das sind ja keine Reflexe. Aber Ja. neurologisch, welche Reflexe checken Sie? Ja, zum Beispiel Trizeps oder Bizeps Okay, ja, weil Sie Reflexe den Arm kontrollieren sagt, ja, lassen. genau. Huch, was haben wir hier? Nicht gut. Und dann ja, Gut, was machen Sie bei der körperlichen Untersuchung? Haben Sie gerade gesagt, Nackensteifigkeit checken Sie? Ja, bei der neurologischen Untersuchung. zum Beispiel, mir fällt nicht ein, aber ja, Augenuntersuchung und Ja, ja, Pupillenreflexe, ne? Pupillenreflex und Ja, Und sicherlich sollten Sie, die Patientin hat zwar gesagt, hat sie Kribbelparästhesien angegeben? nee, der Patient hat nicht Hat sie nicht gesehen. angegeben, aber das sollten Sie auf alle Fälle überprüfen, ne? Ob Ja, sie natürlich. Ja, natürlich. Mobilität, gerade in dem linken Arm, ne? Ob Mobilität und Sensibilität, ob das da ist, ne? Ja, natürlich. Gut, ja. Dann was machen Sie außer der neurologischen Untersuchung, also im Rahmen Ihrer Untersuchung weiter? Bei der neurologischen Untersuchung Nee, Reflex. weiter Ja, bei der sonstige Untersuchung. und dann nach der körperlichen Untersuchung, ich werde einen Blut im Labor abnehmen. Blut fürs Labor abnehmen. Was lassen Sie Blutlabor untersuchen? abnehmen, Blutbild und Entzündungsparameter. Und Leber- und Nierenwerte und Herzenzyme möchte Zur ich. Sicherheit, ja, weil Sie diese linksseitige. Ja, und der Vater hatte einen Ja, Herzkrankheit. okay, gut. Und deswegen möchte ich diese Option beurteilen. Troponin-T Ja, genau. und MB. Und ein Ruhe-EKG möchte ich Ja, durchführen genau. lassen. Gut, und was machen Sie sonst noch diagnostisch, apparative Diagnostik? Operative Diagnostik möchte ich erstmal einen orthopädische physikalische und Konsil anfordern und dann Ja. detailliert einen MRT veranlassen. Gleich mit dem MRT loslegen oder erst was anderes? Der Patientin haben Sie gerade was anderes gesagt. Patienten, ja. Da haben Sie nichts von MRT erzählt. Was haben Sie der gesagt? Ja, Röhre-Untersuchung. Bitte was? Röhre-Untersuchung. Erstmal, erste Stufe, ein Röntgen. Ja, das haben Sie noch nicht Entschuldigung. gesagt. Gut, also die Patientin muss geröntgt werden, die HWS, ja, genau. Ja, Gut. habe es und einen Thorax Gut. möchte durchführen und dann gegebenenfalls ein MRT. Wenn das nicht klar ist, dann kann man noch ein MRT hinterher schieben. Genau. Gut. Wenn es sich tatsächlich herausstellt, dass sie nur in Anführungszeichen also eine Muskelverspannung hat und dadurch eine Reizung, was wäre dann die Therapie? Als erste Maßnahme würde ich gerne Analgetikum Ja. Und was und noch? ja, Muskelrelaktant. Sehr gut. Ja, okay. Was könnte man noch machen? Und eine physikalische Rehabilitation Ja. und Patientenschulung. Bitte was? Patientenschulung. Patientenschulung. Ja, Ja, genau. empfehlen. Gut, also möglicherweise, also physikalische Therapie im Sinne von Krankengymnastik oder Ja, Wärmeanwendung auch, ne? Ich fange richtig. schon an, mir selber den Nacken Ja. zu. Ja, also Wärmeanwendung, möglicherweise Massagen und eben auch Gymnastik. Und wichtig, genau der Punkt, unter Umständen Arbeitsplatzkontrolle, ne? Ja, Dass man regelmäßig sagt, ist der richtig Computer richtig sitzen. eingestellt, ist der Stuhl richtig, ist die Richtung zum Licht richtig und pipapo, ne? Genau. Gut, ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist. Und dann sehen wir uns, wenn Sie mit Ihren Untersuchungen abgeschlossen haben. Dann berichten Sie mir noch bitte noch einmal über die Patientin, ja? Alles Okay. klar. Gut. Okay. Ja. Wir können gleich zur Besprechung gehen. Also natürlich sprechen Sie sehr gut Deutsch, muss man sagen, kein Problem. Was ich sehr nett fand, Sie haben die Patientin immer wieder mit Namen angesprochen, ja. Das ist schön. Und Sie haben auch, also zumindest ist mir nichts anderes aufgefallen, Sie haben sehr schön differenziert gefragt, ne? Also Sie haben nicht nur haben Sie, haben Sie, haben Sie, sondern ich meine, das war sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich habe mich als Patient immer gut aufgehoben gefühlt. Sie haben zum Beispiel gut zugehört, was ich schon gesagt habe. Da haben Sie gesagt, Sie haben schon gesagt, dass Sie das und das haben. Und dann, wie ist es? Ja, ne? Also das haben Sie wirklich super gemacht. Es waren ein paar ganz winzig kleine Sachen, die mir aufgefallen sind. Augenblick. Ja, zwei Sachen haben Sie gar nicht gefragt. Allergien haben Sie nicht gefragt und Impfstatus haben Sie nicht gefragt. Impfstatus, ja, könnte höchstens im Zusammenhang vielleicht mit FSME-Impfung, Meningitis, Sommerzeit, nur mal so am Rande. Ich habe schon die erste Zecke Intus und habe tatsächlich auch schon, ich bin geimpft gegen FSME, habe aber Antibiotika bekommen wegen Borreliose. Ja, also die Zecken sind schon unterwegs, muss man mit rechnen. Also Impfstatus wäre wichtig, ist natürlich ja immer auch noch Covid interessant, und Allergien wäre auch noch wichtig, nachzufragen. Das ist überhaupt nicht gekommen. Ansonsten, meine ich, waren Sie in der Fragestellung wirklich richtig, richtig gut. Ja, im Bericht hatten wir sprachlich ein paar vom Verständnis her ein paar Problemchen. Das erste hat sich ja geklärt, 7167 und Jahrgang 67. Ja, also klar, wenn die 38 Jahre alt ist, ist sie Jahrgang 87. Mir ist dabei mit Schrecken aufgefallen, wie alt meine Kinder sind, ja? Weil Noch mein sind. ältester Sohn ist Jahrgang 88. Verdammte Hacke, ja, der wird dieses Jahr 38 Jahre. Also Ja. wir altern mit unseren Kindern, ja. Gut, dann, 97. ja, die Mutter hatte eine Knie-OP. Sie haben gefragt, wie alt ist die Mutter? Da hat die gesagt, Anfang 70. Die Knie-OP war aber schon länger her. Sie haben nicht gefragt, wie alt war die Mutter bei der Operation. Meine Das haben sie Operation. nicht gefragt. Ja, Aber sehr sie haben es gut. nachher beim Oberarzt, haben sie so gesagt, mit 70 Jahren wurde die Mutter operiert. Nee, ne? Also, das ist die Tücke. Das kommt gleich noch einmal mit unserer Zeitangabe. Diese Unterarmfraktur links mit Plattenversorgung. Das war vor 12 Jahren. Das war nicht mit im 12. Lebensjahr. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Da muss man wirklich aufpassen. Das ist ein Fehler, den aber sehr viele Nicht-Muttersprachler machen, tatsächlich. Das ist sehr kompliziert im Deutschen, diese Zeitangaben. Also wir müssen unterscheiden vor 12 Jahren, mit 12 Jahren, seit 12 Jahren. Das beschreibt eine Zeitdauer. Ja? Und vor 12 ist natürlich richtig, vor 12 Jahren ist ein Zeitpunkt. Mit 12 Jahren wäre auch ein Zeitpunkt, aber eben ein verkehrter. Ja? Da bitte Vorsicht, damit Sie nicht in die Falle laufen. Ja? Ja, Sie haben. Genau, ja, das ist mir auch noch aufgefallen. Sie haben gesagt, die Patientin hätte die Übelkeit nach dem Ibuprofen bekommen. Das hat die aber nicht gesagt. Das hat die so nicht gesagt. Sie hat dreimal Ibuprofen genommen und die Übelkeit, die hat sie jetzt halt, weil sie starke Schmerzen hat und weil sie, das vermutet sie jetzt, weil sie nicht viel gegessen hat, ja? Dass sie so ein bisschen schlapp im Magen ist, weil sie nicht gut gegessen hat, weil sie eigentlich keinen Appetit hat, ja? So, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Diese beiden Dinge haben sie im Arztgespräch auch nicht so richtig erwähnt. Also diese Appetitlosigkeit haben sie nicht erwähnt. Und ich hatte da eigentlich auch noch mal gedacht, sie könnten ein bisschen im Arzt-Arzt-Gespräch mehr auf die Fachbegriffe gehen. Ja? Dass sie eben sagen, persistierende Kopfschmerzen. Dass sie sagen, was weiß ich, persistierende Cephalgie. Ja, ZB. Ja? Oder dass sie eben sagen, Inappetenz. Ja, gerade die Düsseldorfer, die stehen total auf Fachbegriffe. Ja, muss man wirklich so sagen. Und insofern auch eben Unterarmfraktur links nicht. Ne? Und Plattenosteosynthese. Also das ist schon wichtig. Genauso wie dann eben orales Kontrazeptivum. Ne? Ja, logischerweise macht das einen regulären Zyklus, ja, klar, gut. Haben Sie übrigens auch nicht gefragt, regelmäßige gynäkologische Kontrollen sollte man auch bei jüngeren Frauen tatsächlich auch nochmal abfragen. Ja, dann natürlich, HWS-Syndrom ist die richtige Diagnose. Wir haben als Differentialdiagnose einen Diskusprolaps. Wir haben die Migräne, wobei das keine ganz typische Migräne ist, die so lange dauert. und die auch ohne Sehstörungen abläuft. Das ist ja eigentlich, die Migräne hat ja so ein klassisches Bild rundherum. Und aber die Meningitis, finde ich, die sollte man durchaus so im Hinterkopf haben. Und natürlich Worst Case auch ein Tumor. Ja, könnte auch schlimmstenfalls sein. Gut. Aber tatsächlich, diese Patientin hat jetzt also ein HWS-Syndrom und da kam natürlich auch alles, was wir wissen wollten. Neurologische Untersuchung, Blutbild, ja, körperliche Untersuchung natürlich auf Beweglichkeit. Ne? Huch, wo ist er jetzt? Wo ist mein Doktor? Hilfe! Er ist wieder da. Ja, also körperliche Untersuchung auf Mobilität, Beweglichkeit, Nackensteifigkeit, das sind die entscheidenden Punkte. Und natürlich dann auch Röntgen-HWS. Und dann auch genau richtig die entsprechenden Therapiemaßnahmen. Also, so würde ich sagen, das war eine sehr, sehr schöne Anamnese, eine sehr gute Wiedergabe mit Kleinigkeiten, aber nicht unwichtigen Kleinigkeiten, die vielleicht so als Tipp für die Prüfung noch wichtig sind, eben diese Zeitangaben und die Fachbegriffe. Das wäre das Einzige als Schönheitsfehler, würde ich mal so sagen. Ja? Ja, vielen Aber Dank. ansonsten können Sie sich, glaube ich, beruhigt zurücklehnen und Ihrer Prüfung entgegensehen. Ja? Vielen Dank. Ich dachte darauf. Ja, gut. Ach, danke. So viel für heute Abend. Schönen Dank fürs Mitmachen. Schönen Dank fürs Zuhören.